Edward Crawford wirft Feuer in Ferguson und Ishia Evans erzeugt in Baton Rouge ein Kraftfeld. Wir lesen in diesen Bildern die Notwendigkeit von Gerechtigkeit. Für den kurzen Moment, der durch ein Foto verewigt wird, geschieht das Unmögliche und wir werden ermutigt. Aber wann erfüllt ein Bild diesen narrativen Anspruch? Ab wann kann man von visuellem Erzählen sprechen? Der niederländische Linguist Theo van Leeuwen und der australische Semiotiker Gunther Kress unterteilen in ihrem Werk Reading Images, The Grammar of Visual Design, Bilder in die Kategorien narrativ und konzeptuell. Narrative Bilder zeichnen sich demnach durch Handlung aus, während konzeptuelle Bilder durch Statik oder Zeitlosigkeit definiert werden können. Für die Zuordnung zu diesen Kategorien ist relevant, ob auf dem Bild das stattfindet, was die Autoren Transaktion nennen, eine Veränderung, eine Transformation oder sich entfaltende Handlungen und Ereignisse, Veränderungsprozesse, Bewegung durch den Raum zwischen einem oder mehreren Subjekten, die nicht unbedingt menschlich sein müssen. Diese werden auf Bildern durch Vektoren, Vectors, verbunden. Die vermitteln, dass die Beteiligten etwas füreinander oder miteinander tun. Während das dominante Subjekt, auf dem der Fokus liegt, Akteur, Actor genannt wird, werden die anderen Personen oder Objekte, auf die sich die Handlung des Akteurs bezieht, als Ziel, Goal, bezeichnet. Das Ziel ist der Teilnehmer, auf den der Vektor gerichtet ist, also auch der Teilnehmer, für den die Handlung durchgeführt wird oder auf den die Handlung ausgerichtet ist. Kress und van Leeuwen verwenden natürlich ein anderes Vokabular als wir mit unserer Heldenreise, aber im Grunde sind das die rudimentären Elemente einer Heldenerzählung. Es gibt auf dem Bild den Akteur, also die Protagonistin, die etwas auf einem bestimmten Pfad zu tun gedenkt, daher die Vektoren. Gelegentlich sind da noch andere Akteure, die sie als Antagonistinnen daran hindern oder ihr dabei helfen wollen, eine Veränderung und ein Ziel, im Bild also eine andere Person oder ein Objekt, zu erreichen.